SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Fragen an eine Autorin, Katrin Hartmann, zu ihrem Buch »Aus kontrolliertem Raubbau. Wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren«. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Wir sprechen heute über Palmöl, über Schrimps, über Biosprit und Regenwald. An grünen Organisationen und Projekten gibt es ja keinen Mangel. Alles wird gut, könnte man meinen, wenn wir grün investieren und womöglich in einem Null-Energie-Haus leben. Was ist von den großen Reden zu Nachhaltigkeit und zu Umwelt- und Sozialverträglichkeit zu halten? Gibt es wirklich eine Versöhnung von grünen Zielen und Ökonomie oder wird da Grünwäscherei betrieben? Lassen wir uns nur zu gerne belügen, um ohne schlechtes Gewissen weiter so zu konsumieren wie bisher? Frau Hartmann, ich kenne viele Leute, die sich bemühen, mal ganz altmodisch gesagt, Gutes zu tun. Die essen kein Fleisch aus Massentierhaltung, trennen den Müll, sparen Energie. Soll das alles sinnlos sein? Sagen wir mal so, es bleibt dann wenig wirksam, wenn es nur auf individueller Ebene bleibt, sondern das muss eigentlich in eine politische Idee, in einen politischen Protest und Widerstand münden, sodass es allgemeingültig wird. Und da bin ich sehr positiv eingestellt und sehr erfreut über den Zulauf zu dem TTIP-Protest beispielsweise oder zu den wachsenden Protesten gegen eine industrielle Landwirtschaft, wie es das Bündnis Wir haben es satt zum Beispiel darstellt. Sie schildern ja in Ihrem Buch auch Gewerkschaftsprojekte in Bangladesch zum Beispiel oder auch Widerstand von Bauern und Einheimischen. Genau, das sind die Dinge, die ich auf meinen Recherchen vor Ort gesehen habe und sehr erfreulich beobachten konnte, wie natürlich erstmal im Kleinen nur und gegen große, große Widerstände hinweg dort auch Erfolge erzielt werden. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, sich diese Initiativen vor Ort anzuschauen, denn erstens machen sie großen Mut, da passiert sehr, sehr viel. Und zum anderen ist das, glaube ich, der Weg, dass wir versuchen müssen, diese Organisationen oder diesen Widerstand in den Ländern des Südens zu unterstützen. Nun, um Ihre Hauptthese mal zusammenzufassen, man könnte vielleicht sagen, es gibt zwar ein richtigeres Leben im Falschen, aber ohne einen Systemwechsel kann auch der beste Wille nicht viel bewirken. Die Frage ist nur, welche Systeme müssten da geändert werden? Wir müssen wegkommen von einem, zum einen von einem imperialen Lebensstil, also von einem Lebensstil, der so viele Rohstoffe verbraucht, dass es in anderen Ländern zu Schäden gibt. Es gibt kein Recht auf einen Lebensstil, der anderen das Leben kostet. Gleichzeitig ist dieser Lebensstil natürlich Teil dieses wachstumsorientierten, konsumorientierten kapitalistischen Systems, das uns zum einen einredet, dass dieser Lebensstil mit dieser aufwendige Lebensstil der einzig richtige ist, dass er beispielgebend ist für andere Länder. Das ist nicht richtig so und ich glaube, das haben viele Menschen auch schon, sehen das schon genauso, dass das nicht der einzige Lebensstil sein kann, der auch nicht glücklich macht. Und gegen dieses System müssen wir uns zur Wehr setzen, weil es uns am Ende auch selbst bedrohen wird. Ein anderes System, das Sie in Ihrem Buch ansprechen, ist die industrielle Landwirtschaft, wo ja inzwischen auch, was mich selbst wirklich erstaunt hat, viele große Organisationen eingesehen haben, dass es gar nicht mal so viel effektiver ist oder ganz umgekehrt ist es sogar weniger effektiv als eine kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft. Gott sei Dank, ja, es gibt ja den Weltagrarbericht, der ist 2008 erschienen und der ist sehr, sehr wegweisend, obwohl ich immer wieder erstaunt darüber bin, beziehungsweise sehr wütend darüber bin, dass es politisch keine Anerkennung findet, auch in der Bundesregierung nicht, auch in der deutschen Entwicklungspolitik keine Anerkennung findet, denn daran haben ja fast 500 internationale Wissenschaftler und Experten die Frage beantwortet, was ist nötig, um Klimawandel, Hunger, Armut, Ressourcenknappheit und so weiter in den Griff zu bekommen. Und sie sind sehr, sehr schnell eben darauf gekommen, dass es eben nur diese kleinteilische agrarökologische Landwirtschaft sein kann, die nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch sozial gerecht ist. Während eine industriell organisierte Landwirtschaft natürlich immer den Profit von Konzernen bedient, Raubbau an der Natur betreibt und gleichzeitig auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und auch indigene Gemeinden vertreibt. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt, wenn Sie das so sagen. Vielleicht sollten Sie mal ein bisschen erzählen von Ihren diversen Weltreisen, muss man ja schon sagen. Also zum Beispiel, was haben Sie beobachtet, sei es jetzt mit der Palmölproduktion in Indonesien oder mit dem Schrimps-Zuchtformen in Bangladesch? Also ich fange vielleicht mal mit Bangladesch an, weil das da so, weil ich da Dinge gesehen habe, die von einem solchen, ja, von die Qualität schon eines biblischen Gleichnisses praktisch haben. Also ich habe mir dort angeschaut, wie dort die Shrimps produziert werden in Aquakultur, die nach Europa, Nordamerika, Japan exportiert werden, aber dort in Aquakultur gezüchtet werden, wo früher Reis und Gemüse gewachsen ist, was dazu geführt hat, dass diese Shrimps Aquakultur, die ja eigentlich Devisen ins Land bringen sollte, die auch von der Weltbank und Entwicklungshilfe gefördert worden ist, die Menschen ärmer gemacht hat, weil die Menschen dort nicht mehr Landwirtschaft betreiben können, weil eine Shrimps-Produktion sehr viel weniger Arbeitskräfte braucht als zum Beispiel ein Reisfeld, weil das Salzwasser und die antibiotikaverseuchte Aquakultur das Wasser auch auf Felder treibt, auf denen dann auch keine Landwirtschaft mehr betrieben werden kann, weil Mangrovenwald abgeholzt wurde und das in einem Land in Bangladesch die Folgen des Klimawandels noch verschlimmert hat, weil es keinen Schutz mehr gibt, keine Schutzbarriere gegen Überschwemmung und Tropenstürme. Und in dieser wirklichen Apokalypse, Matsch-Apokalypse, man muss sich das wirklich vorstellen, ich bin da wirklich tagelang durch Matsch gefahren, sei es mit dem Bus oder mit der Rikscha oder mit dem Boot. Das sieht aus wie Schützengräben, die mit Wasser vollgelaufen sind. Das ist wirklich ganz, das nimmt einem wirklich den Atem, wie das aussieht. Und in einem dieser Matschhöllen, wie ich sie auch beschreibe, habe ich eine Insel gefunden, eine kleine Insel, die es geschafft hat, sich diese Shrimps mit Widerstand vom Hals zu halten. Das heißt, die haben dort, es ist mitten in dieser Zerstörung, eine blühende Insel, eine grüne Insel. Man hört plötzlich wieder Vögel zwitschern, da laufen Kühe rum, es gibt drei Schulen. Die Menschen sagen, wir haben hier alles, wir haben Gemüse, wir haben Obst, wir können auf lokalen Märkten verkaufen. Wir geben Leuten Arbeit, die keine Arbeit wegen der Shrimps mehr finden, bei uns. Wir helfen denen. Und ich habe gleichzeitig auch gesehen, es gibt ganz in der Nähe auch eine Insel, wo die Leute verstanden haben, wir müssen weg davon. Wir wollen das wieder renaturieren, das ist möglich. Und da frage ich mich schon, warum Entwicklungshilfe dann nicht in solche Projekte geht, wo die Leute wieder zurückkommen zu einem selbstbestimmten Leben, zu einer selbstbestimmten Landwirtschaft, dass sie wirklich unabhängig macht und unabhängig macht von Hilfe, anstatt sinnlose, konzernorientierte Projekte zu betreiben oder zu versuchen, die Shrimps-Aquakultur nachhaltig zu machen mit diversen Siegeln. Das ist eher der Weg und das finde ich ganz fatal. Das ist ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, weil Sonja Kollegen-Boos aus St. Ingbert hat auch schon gefragt, in welchen Bereichen erweisen sich denn diese Nachhaltigkeitssiegel als besonders heftige Augenwischerei und vielleicht Fortsetzung der kolonialen Ausbeutung mit modernen Mitteln? Ich glaube, das lässt sich ganz einfach sagen. Also ein Siegel jenseits des Bio-Siegels, das ist ja staatlich kontrolliert, da werden bestimmte Dinge sind verboten, es wird sanktioniert, kann man für solche Nachhaltigkeitssiegel sagen, je zerstörerischer eine Art der Produktion oder je zerstörerischer die in der Landwirtschaft die Auswirkungen sind des Anbaus einer bestimmten, sei es Soja, Palmöl oder und so weiter, desto dringender ist es nötig, dass sie die Nachhaltigkeit nachweisen müssen. Das heißt, bei all diesen, ich würde es mal sagen, Kolonialwaren aus den Ländern des Südens, die ganz systematisch Regenwaldabholzung, Vertreibung, Naturzerstörung beinhalten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man es nachhaltig machen kann. Deswegen diese Siegel für nachhaltiges Soja, für nachhaltiges Palmöl, für nachhaltige Aquakultur sind ja auch für einen Massenmarkt gemacht, der nie nachhaltig sein kann. Deswegen sind da immer Zweifel angebracht. Sie meinen einfach, weil zu viel verlangt wird, zu viel produziert werden muss und in dieser Größenordnung kann man es nicht nachhaltig machen. Ganz genau. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Palmöl anschaut, das ist ja ein Nachhaltigkeitssiegel, das ich mir vor Ort ganz explizit und ausführlich angeschaut habe und da auch auf Plantagen mich habe einschleusen lassen, um zu schauen, wie wird denn wirklich auf diesen Plantage mit Nachhaltigkeitssiegel gearbeitet, dann kann man da sehen, dieses nachhaltige Palmöl, das gibt es gar nicht, wenn man das wirklich glaubt, es gäbe ein nachhaltiges Palmöl, das weder Menschen noch Natur schadet, das existiert nicht in diesen großen Monokulturen. Das gibt es vielleicht bei kleinen bäuerlicher Mischkultur, aber das ist nicht das Palmöl, das auf den Weltmarkt und zu uns gelangt, sondern das bleibt auf den lokalen Märkten. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber dieses Siegel für nachhaltiges Palmöl ist beispielsweise an einem runden Tisch entwickelt worden, der industriedominiert ist. Das heißt, da sitzen fast 900 Industrievertreter, Agrarindustrie, Konsumgüterindustrie, Energieunternehmen, Ölkonzerne, einer ganz kleinen Menge von Nichtregierungsorganisationen gegenüber und setzen selbstverständlich ihre Interessen durch. Das heißt, da werden dann Standards entwickelt, die aber noch nicht mal so weit gehen, dass Abholzung tatsächlich verboten ist. Es sind hochgefährliche Pestizide nicht explizit verboten. Es ist im Ganzen sowieso freiwillig und unverbindlich, weil auch Verstöße nicht sanktioniert werden. Und sehr, sehr viele Palmölfirmen, die diese Siegel haben, verstoßen selbst gegen die schwächsten Standards. Das heißt, illegale Abholzung, Waldbrände, indigenen Vertreibung und auch Gewalt gegen Indigene, das geht einfach weiter. Sie selbst waren ja auch schon auf einem Nachhaltigkeitstag. Es muss eine sehr kabarettistische Veranstaltung gewesen sein. Ja, das kann man so sagen. Ich wollte das schon lang mal machen zum Deutschen Nachhaltigkeitstag, wo der Deutsche Nachhaltigkeitspreis verliehen wird. Eine unglaubliche Hurra-Patriotismus-Veranstaltung, also die an Zynismus eigentlich kaum mehr zu überbieten ist. Also ich war immer zwischen Entsetzen und Lachen, weil es wirklich so absurd war. Zum einen, weil ja wirklich die zerstörerischsten Industrien da in irgendwelchen Gremien sitzen. Die bekommen dann auch die Preise. Die bekommen auch die Preise. Also Unilever beispielsweise hat vor 2 Jahren den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen, war davor auch schon mal unter den 3 Besten, obwohl dieser Konzern mit 1,5 Millionen Tonnen Palmöl jedes Jahr am meisten Palmöl weltweit als Konsumgüterkonzern verbraucht. Mehr als Nestlé und Procter & Gamble und Ferrero zusammen, das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir so viel über Palmöl sprechen, sollten wir auch vielleicht mal kurz sagen, wo das eigentlich hingeht. In Frankreich hat ja die Umweltministerin allen Ernstes zu einem Nutella-Boykott aufgerufen, wegen Palmöl. Mhm. Ansonsten ist das aber auch in sehr vielen Tüten, Suppen, glaube ich. Oder? Es ist fast in jedem zweiten Supermarktprodukt. Also es ist vor allem in Fertigprodukten drin, weil Palmöl ist nicht nur das billigste Pflanzenfett der Welt und seit der Raps in Europa ja in den Tank fließt, wo Palmöl auch reinkommt, ist Raps auch sehr, sehr teuer geworden als Öl. Sonnenblumenöl ist teuer, deswegen ist Palmöl da auf dem Vormarsch und es hat gute Verarbeitungseigenschaften, insbesondere eben für Nutella. Das hat die Eigenschaft, dass es einen sehr hohen Siedepunkt hat. Das heißt, es wird nicht so schnell fest und es wird nicht so schnell weich. Und deswegen ist es in ganz, ganz vielen Fertigprodukten drin. Es ist aber auch in Kosmetik, in Kerzen, in diesen 100 Teelichter für weiß gar nicht was, eines großen schwedischen Möbelkonzerns drin. Und das heißt, das ist lange gar nicht so ganz bekannt gewesen, weil auf Lebensmittelpackungen stand bis vor kurzem immer Pflanzenöl. Dahinter verbirgt sich meistens Palmöl. Und seit Ende letzten Jahres müssen das die Konsumgüterhersteller angeben, dass das Palmöl ist. Entsprechend nervös sind sie geworden und haben sich da so sehr lückenlos eben mit diesem Nachhaltigkeitssiegel eingedeckt. Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio heute Morgen mit Katrin Hartmann zu ihrem Buch Aus kontrolliertem Raubbau. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen. Sie rufen hier an in Saarbrücken, die Vorwahl ist 0681, dann 65100. Saarbrücken 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern @sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf. Wie viel Natur wird wohl weltweit vernichtet durch die Produktion von vielen unnötigen Dingen? Gibt es darüber Untersuchungen? Es gibt ja einige Untersuchungen über den ökologischen Fußabdruck. Es ist ein sehr schöner Hinweis, dass wir uns erstmal klar werden müssen, für wie viel unnötigen Schrott Natur vernichtet und Menschenrechte verletzt werden. Das finde ich ein ganz gutes Stichwort. Es gibt so ein paar Zahlen dazu. Beispielsweise habe ich kürzlich eine Zahl gelesen, dass in Deutschland die importierten Konsumgüter und Lebensmittel einen Bodenfußabdruck haben von der doppelten Fläche Deutschlands. Also auf das, was wir hier beziehen und konsumieren, das verbraucht weltweit eine Fläche doppelt so groß wie Deutschland. Und dann sind wir nur in Deutschland. Es gab Mitte August, das finde ich auch einen interessanten Hinweis, den sogenannten Earth Overshoot Day. Das ist der Tag, an dem alle Ressourcen, die noch nachhaltig beschaffbar wären hinsichtlich ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen inklusive Klimawandel, Müll und sonstigen Auswirkungen, der war am 13. August. Das heißt, seit diesem 13. August ist alles, was wir an weiteren Rohstoffen beziehen, richtet einen großen, unwiederbringlichen Schaden an. Und dieser, obwohl es ja immer so den Anschein erweckt, dass alle ganz viel tun, die Unternehmen tun viel und auf Gipfeln wird ganz viel beschlossen, Tolles, und die Politik ist mit nichts anderem beschäftigt und die Verbraucher auch nicht, ist es in Wahrheit so, dass sich die Zustände verschärfen? Denn vor 15 Jahren war dieser Earth Overshoot Day, also dieser Tag, an dem es wirklich kippt, noch Ende Oktober. Jetzt ist er Mitte August. Und das ist sehr, sehr bedenklich und zeigt, dass wirklich in rasender Geschwindigkeit Wälder vernichtet werden, Natur zerstört werden, Wasser knapper wird und Rohstoffe zur Neige gehen. Mhm. Ein schönes Beispiel dafür, für diese Grünwäscherei, auf die wir auch nur zu gerne reinfallen, ist ja der sogenannte Bumerang-Effekt. Den haben wir in dieser Sendung schon öfters besprochen. Das heißt, da wird irgendetwas Gutes gemacht. Zum Beispiel wird der Spritverbrauch bei Autos gesenkt, mit dem Ergebnis, die Leute kaufen größere Autos, fahren mit diesen neuen SUVs da rum und verbrauchen im Prinzip in der Flotte gesehen dann mehr Sprit als vorher. Das heißt, da war eine gute Sache, die wird aber im Effekt wieder kaputt gemacht. Genau, weil hinter diesen ganzen Maßnahmen etwas besser zu machen, nie die Idee steckt, dass wir strukturell etwas ändern müssen, wo wir bei den Autos sind, grundsätzlich Mobilität zu verändern, sondern man versucht, das zu erhalten, was ist, und suggeriert, dass das alles systematisch schon das System in Ordnung ist. Als müsste man nur Fehler korrigieren und als müsste man dann ganz am Ende der Kette der Zerstörung entweder einen schädlichen Rohstoff durch einen angeblich nachhaltigen austauschen oder mit einer neuen Technologie etwas ändern. Aber das System, und wenn wir bei der Mobilität bleiben, das wird gar nicht in Frage gestellt. Und so war es auch bei dem Biosprit. Das ist ja schon mal ein vollkommen irreführendes Wort. Das heißt Bio nur, weil es nachwachsende Rohstoffe sind. Mit ökologischem Anbau hat das gar nichts zu tun. Das ist gar nicht möglich in diesen Mengen. Ist uns das ja verkauft worden als Öko-Engagement, als wäre das für die Umwelt gut. Das hat einerseits schon damit zu tun, dass man versucht hat, dem Kyoto-Protokoll durch einen reduzierten CO2-Ausstoß gerecht zu werden. Andererseits, wenn man sich dieses Grünbuch Mobilität und nachwachsende Rohstoffe der EU anschaut, steht da ganz deutlich drin, dass da auch gleich ein Zuwachs der Mobilität einkalkuliert worden ist und dass es die Abhängigkeit von Erdöl verringern soll. Und wenn man jetzt die Schäden, die Biosprit zum Beispiel durch Palmöl, aber auch durch Soja oder Zuckerrohr verursacht, einrechnen würde, nämlich die Waldzerstörung in den Ländern des Südens und die Menschenrechte, Torfbodenzerstörung einrechnen würde, dann wäre Biosprit mit Palmöl, insbesondere wenn er von zerstörten Torfböden käme, würde bis zu 2000% mehr CO2 ausstoßen. Aber das wird einfach nicht eingerechnet. Ja. Und das ist einfach eine unglaubliche Trickserei, mit denen wir von vorne bis hinten hingehalten werden. Es würde wirklich viel Öko passieren, aber tatsächlich verschlimmert sich's dadurch und richtet noch neue und zusätzliche Schäden an. Die Frage ist natürlich, was die Ursache ist. Sie haben das System der Wirtschaft schon genannt, aber Margarete Frank aus Oberhausen bringt auch das Bevölkerungswachstum ins Spiel. Ob nicht allein das Bevölkerungswachstum alle Anstrengungen von fortschrittlichen Grassroots-Initiativen auffrisst? Nein, das glaube ich nicht. Das Problem ist ja, dass eine ganz kleine, global gesehen kleine Elite es ist, die die allermeisten Rohstoffe verbraucht. Die ganze große Menge von Kleinbauern, von indigenen Gemeinden, die noch die Möglichkeit haben, in ihren Wäldern zu leben, weswegen die Wälder überhaupt übrigens nur noch da sind. Diese Vorstellung von menschenfreier Natur, die ja auch diesem Überbevölkerungsgedanken immanent ist, die gibt es nicht. Das heißt, diese Naturparadiese, wo es sie gibt, gibt es nur noch, weil Menschen dort traditionell leben, wenn sie noch so leben können, wie sie es wollen, das dadurch erhalten und selbstverständlich der Natur nur so viel entnehmen, dass ihre Lebensgrundlagen nicht zerstört werden. Und das ist eine große Menge von Menschen, die gerne so leben würde. Wir unterschätzen das immer, weil wir die Vorstellung haben, dass jeder gerne auf der Welt ein dickes Auto fahren würde und ein Haus haben würde. Das stimmt aber so nicht. Und das habe ich bei meinen Recherchen und in vielen Gesprächen mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, mit sozialen Bewegungen in Indonesien, in Bangladesch beispielsweise, auch haben wir das oft besprochen, dass es diesen Wunsch nicht gibt, sondern ein sicheres Leben, ein gutes Leben, das sie zum Teil noch führen oder für das sie jetzt kämpfen. Und sie, die nachhaltig leben, werden durch diesen irren Rohstoffhunger, durch dieses irre Wachstum, durch diese westliche Wachstumsideologie in ihrem nachhaltigen Leben bedroht, das uns letztlich alle retten würde. Deswegen ist das mit der Überbevölkerung totaler Quatsch, weil die Mehrheit der Menschen auf dieser Erde sehr viel nachhaltiger lebt als eine klitzekleine Elite, der wir meinen, beispringen zu müssen. Das halte ich für einen ganz, ganz fatalen Fehler. Wir dürfen nicht für die wenigen Menschen, die ein dickes Auto fahren und fahren wollen, kämpfen, sondern für eine Systemänderung, ein Lebensstil, ein gemeinsames Leben, das ermöglicht, für sehr viele Milliarden Menschen und die Erde, dafür gibt es ja Berechnungen, kann locker 12 Milliarden ernähren. Nicht so, wenn wir so weitermachen wie bisher, aber grundsätzlich schon, wenn wir Wege finden, das gerecht zu organisieren. Noch eine telefonische Frage an die Autorin. In welchen Produkten wird zum Beispiel Palmöl verwendet, die man ohne schlechtes Gewissen verwenden kann? Zum Beispiel Bioprodukte als Brotaufstrich oder als Kosmetika von Alnatura zum Beispiel. Das wäre mal meine Frage. Also Palmöl, das Problem, dass Palmöl zunehmend in, ich will es mal so sagen, Palmöl zunehmend in Bioprodukten ist, ist, dass meiner Meinung nach diese ganze Biogeschichte fatal schief läuft, wenn es immer mehr Fertigprodukte gibt. Denn das heißt die Verwendung von Palmöl. Immer mehr verarbeitete Produkte stehen im Bio-Supermarkt statt frischer regionaler Produkte. Das finde ich persönlich schon problematisch. Es gibt zwar Bio-Palmöl, dazu kann ich wenig sagen, weil ich es nicht recherchiert habe, aber natürlich, auch da kann man sagen, je mehr davon verlangt und verwendet wird, desto größer wird der Flächenverbrauch sein. Es gibt aber auch in Bioprodukten Palmöl mit diesem Greenwash RSPO-Siegel, das natürlich selbstverständlich keineswegs empfehlenswert ist. Ich weiß gar nicht, ob es in so vielen Brotaufstrichen Palmöl drin ist. In vielen ist auch Sonnenblumenöl meines Wissens, Kosmetik. Ja, es ist grundsätzlich ein Problem. Das Problem ist, wir werden uns nicht komplett in einer Erdhöhle lebend aus dem System raushalten können. Aber wir müssen im Blick behalten, dass es nicht um ein gutes Gewissen für uns selber gehen darf, sondern dass wir uns sozial und politisch so einmischen müssen, dass dem grundsätzlich ein Riegel vorgeschoben wird. Da gibt es ja Möglichkeiten. Und Ihr Buch, wie auch das, was Sie bis jetzt gesagt haben, da geht es ja nicht nur um das Grüne, den Umweltaspekt, es geht auch um den sozialen Aspekt. Zum Beispiel ein Kapitel Ihres Buches heißt Sklaven der Weltrettung, wie die Erntearbeiterinnen und Arbeiter im grünen Kapitalismus ausgebeutet werden. Können Sie das mal ein bisschen belegen? Naja, dieses grüne Wachstum ist ja keine Systemänderung, soll das System ja erhalten. Und dieses Wachstums, es ist ja auch kein Zufall, dass beim grünen Wachstum nie von, ganz selten von Sozialem gesprochen wird, sondern nur von einer Entkopplung von Wachstum und Naturverbrauch und Naturzerstörung. Zum einen hat natürlich Wachstum immer mit Rohstoffverbrauch zu tun, braucht immer Energie, das heißt, es verbraucht immer Fläche, das heißt, es zerstört immer Natur und Naturzerstörung. Und das habe ich bei meinen Reisen mehr als deutlich und immer wieder gesehen, dass es Naturzerstörung gleichzeitig Menschen zerstört. Da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Das ist immer ein Problem, dass diese Frage hier so nach ökologisch und sozial getrennt wird, aber tatsächlich gibt es da gar keine Zertrennung. Waldzerstörung in Indonesien, ich bin in Indonesien über Tage hinweg und Stunden hinweg wirklich nur durch abgeholzten Regenwald und Plantagen gefahren, habe dort unter anderem eben mit indigenen Gemeinden, die aus ihrem Wald vertrieben worden sind, mit Gewalt, mit schwerer körperlicher Gewalt bis hin zu einem jungen Mann, der totgeschlagen worden ist, vergangenes Jahr im Frühjahr. Das ist wirklich eins. Und diese Ausbeutung auf den Plantagen ist natürlich auch systemimmanent. Es ist ja immer noch ein grüner Kapitalismus. Das heißt, Armut, Ausbeutung ist die wichtigste nachwachsende Ressource, um das mal ganz polemisch zu sagen, auch des grünen Kapitalismus. Denn nur das macht das Palmöl so billig. Das heißt, ich habe auf einer Plantage in Nord-Sumatra einer Firma, die gerade während ich sie besucht habe, vom TÜV Rheinland zertifiziert worden ist für dieses nachhaltige Palmöl-Siegel, tief in den Plantagen drin Arbeiter gefunden, die in Baracken leben, schlimmer als Slums, wo es keine Toiletten gibt, sowieso nicht, noch nicht mal irgendwelche Plumpsklos, sondern wo direkt hinter den Hütten, ich will es mal wirklich so drastisch formulieren, ein Scheißekanal fließt. Es stinkt unglaublich, die Kinder rennen darum, die Familien leben zu 16, 20 in winzigen Räumen und das ist wirklich eine Art der Sklavenarbeit. Es gibt schwere körperliche Kinderarbeit, weil die Menschen dort gezwungen sind, so hohe Ernteziele einzuhalten, dass sie gar nicht anders können, als Frauen und Kinder mit zur Ernte zu nehmen. Und der Gewerkschafter, mit dem ich da unterwegs war, dem es erfreulicherweise gelungen ist, dort eine Gewerkschaft zu gründen auf dieser Plantage, der hat mir auch erzählt, weil ich gefragt habe, hat diese Plantage denn jetzt dieses Nachhaltigkeitssiegel vom TÜV bekommen, beziehungsweise hat sich was geändert, haben die mit den Arbeitern gesprochen und der meinte, nö, es hat sich nicht verändert, die haben nur mit Arbeitern gesprochen, die ihnen die Firma vorgeführt hat. Sie sagten eben so ganz schnell und nebenbei TÜV. Und damit ist wirklich der deutsche TÜV gemeint. Der TÜV Rheinland, ja. Der ist ja in letzter Zeit sehr in Verruf gekommen, weil es ja auch starke Vorwürfe gibt, dass bei Rana Plaza der TÜV einige Fabriken kurz vorher, ich glaube 2 Monate vorher, will ich mich jetzt nicht festlegen, kontrolliert hat und da aber wohl die baulichen Mängel nicht kontrolliert hat. Das heißt, der ist gerade stark unter Beschuss. Der TÜV Rheinland, also ist ja auch ein Unternehmen, es klingt ja immer so staatlich und offiziell, aber ist auch ein gewinnorientiertes Unternehmen, der solche Zertifizierungen übernimmt als Zertifizierungsorganisation und damit auch von den Firmen, die sich zertifizieren lassen wollen, bezahlt wird. Das heißt, der ist im Moment sehr zu Recht völlig in der Kritik. Und es gibt auch, und das habe ich bei meinen Recherchen auch gemerkt, es gibt von Seiten der NGO auch zahlreiche Vorwürfe gegen den TÜV, tatsächlich irgendwelche Gefälligkeitsgutachten möglicherweise erstellt zu haben, die komplett außer Acht lassen, was auf diesen Plantagen tatsächlich passiert. Es wäre doch eigentlich verhältnismäßig leicht, dort zu streiken. Das heißt, Moment, es wäre nicht leicht zu streiken, aber es wäre verhältnismäßig wirksam zu streiken, weil ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass die Palmölpflanzen nach der Ernte sehr schnell verarbeitet werden müssen, sonst geht das ganze Zeug kaputt. Genau, innerhalb von 24 Stunden, sonst wird es ganz schnell ranzig und oxidiert. Das heißt, das ist wahrscheinlich sehr, sehr wirksam. Natürlich gibt es deswegen ja eine unglaubliche Gewerkschaftsbehinderung. Deswegen bin ich auch wirklich hoch erfreut und finde es ganz großartig, dass sich da schon etwas bewegt und sich immer mehr Leute dieser Gewerkschaft anschließen. Der Herwin, mit dem ich da unterwegs war, also ein ganz, ganz engagierter, toller Mann, wie überhaupt sehr, sehr viele, mit denen ich unterwegs war, die mir sehr viel Hoffnung und Mut gemacht haben, dass die Welt zu retten ist, weil dort wirklich einfach viele Menschen mit so viel Herz und Klugheit und Mut kämpfen. Das heißt, dieser Streik, das wäre tatsächlich etwas, was wirklich sehr, sehr wirksam war. Jetzt kommt aber natürlich noch eine weitere Belastung in Indonesien dazu, nämlich, dass die Regierung dort ein eigenes Biospritprogramm entwickelt hat. Das heißt, das wird sich jetzt noch verschärfen und das heißt, es werden sich sehr wahrscheinlich auch die Repressionen natürlich gegen Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen verschärfen. SR2 Kulturradio, Fragen an die Autorin. Guten Morgen. Es ist ja wohl heute so, dass es Tafeln gibt. Eine sehr gute Einrichtung, die auch sehr viel genutzt werden. Und ich gehöre selbst dazu. Aber es gibt trotzdem noch so viele Haushalte, wo so viel Lebensmittel weggeworfen werden. Einzelhandelsbetriebe, die Waren wegwerfen. Kann man da nicht irgendwie etwas tun? Gesetzlich wäre vermutlich zu viel, aber gibt es da keine Appelle oder sowas? Naja, es ist, die Politik schiebt es ja auch gerne auf den Einzelnen und sagt, die Leute zu Hause werfen viel weg. Das stimmt auch, das ist auch wahr, aber wenn man sich anschaut, wie kommt es denn dazu, dass so viel weggeworfen wird, muss man nur mal gucken, wie zu welchen Schleuderpreisen Lebensmittel verkauft werden, sodass Leute immer viel zu viel kaufen. Dagegen kann man politisch natürlich sehr wohl was unternehmen und es sind tatsächlich immer noch die Supermärkte, die große Mengen wegschmeißen und es ist eine große Menge von Lebensmitteln, die auf dem Weg der industriellen Produktion in dieser industriellen Landwirtschaft vernichtet wird. Das heißt, diese Lebensmittelverschwendung ist natürlich Ursache für sehr, sehr viele Schäden, für einen unglaublichen Rohstoffverbrauch. Dagegen kann man ein Bewusstsein unter den Bürgern, auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Aber letztlich muss das politisch reguliert werden. Und wenn wir schon eine Marktwirtschaft haben, dann muss das ja auch was mit dem Preis zu tun haben. Wenn die Landarbeiter gut bezahlt würden, folglich die Preise steigen würden, das ist übrigens ähnlich wie bei der Milchproduktion jetzt hier in Deutschland, haben wir ja auch das Problem, oder in Frankreich. Wenn die Preise entsprechend angemessen hoch wären durch eine vernünftige Produktion, würde man logischerweise auch weniger wegschmeißen. Zum Beispiel, also das ist ja alles nur möglich, weil es die billige Arbeit und die Ausbeutung gibt, weil man den Rohstoffbezug ausgelagert hat, weil man die Produktion in die Länder des Südens, wo eben Umwelt- und Menschenrechte keine so riesige Rolle spielen, ausgelagert hat. Also dass diese Wertschöpfungsketten einfach so verlaufen, dass es möglichst wenig kostet. Denn würde man natürlich, dagegen wehrt sich natürlich die Industrielobby mit Händen und Füßen, hätte das einen realen Preis, wäre das nahezu unbezahlbar, wenn man noch Wasserverbrauch und so weiter einrechnet. Ich finde es ganz interessant, dass es dazu in Frankreich, um das kurz zu erwähnen, damit klar ist, es gibt politische Möglichkeiten, die man auch noch innerhalb eines bestehenden Systems umsetzen kann. In Frankreich ist es jetzt dadurch, dass Frankreich diese UN-Resolution umgesetzt hat für eine Sorgfaltspflicht der Unternehmen. Das heißt, es ist jetzt möglich, in Frankreich Unternehmen vor Gericht zu bringen. Beispielsweise steht gerade ein großer Konzern, Bolloré, wird angeklagt werden, weil in seiner Lieferkette in Kamerun Regenwald für Palmöl, glaube ich, auch abgeholzt worden ist und dort Menschenrechte verletzt worden sind. Das könnten wir jederzeit bei uns auch umsetzen. Das wären Dinge, für die wir politisch kämpfen könnten. Ich wollte die Autorin fragen, ob sie nicht den Eindruck hat, dass bei den von ihr aufgeworfenen Themenstellungen in ihren Büchern und so weiter und so fort, denjenigen, den Herrschenden, den Mächtigen, diese doch wichtigen Fragestellungen vollkommen scheißegal sind. Egal, wahrscheinlich nicht. Aber sie werden natürlich nicht in der Richtung, wie das für uns alle gut wäre, agieren. Das ist sehr gut, dass das Wort Macht gefallen ist. Es sind Machtfragen, denen wir uns stellen müssen. Und zwar die haben wir als Bürger nicht. Welche Macht haben wir als Bürger? Aber natürlich werden die Herrschenden und die Mächtigen natürlich alles tun, um ihre Privilegien zu verteidigen. Wenn wir uns jetzt nur mal zum Beispiel anschauen, mit welcher unglaublichen Ignoranz den Bürgern, die gegen TTIP auf die Straße gehen und dagegen protestieren und das in erfreulich wachsender großer Zahl tun, mit welcher Ignoranz denen begegnet wird. Davon darf man sich, glaube ich, nicht abschrecken lassen, weil es so ignorant klingt. Es bedeutet im Grunde genau das, dass die Mächtigen versuchen, ihre Privilegien zu verteidigen. Und das muss uns klar sein, dass wir, und das ist natürlich nicht einfach, aber tatsächlich wird es darauf hinauslaufen müssen, dass wir sehr viel mehr über Protest und Widerstand diese Privilegien brechen müssen. Und wir müssen eben, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, unseren imperialen Lebensstil etwas ändern. Da ist eine Mail eingegangen von Norbert Meyer-Wittmann aus Homburg. Er fragt, ob man nicht einige Informationen einfach umsetzen müsste. Zum Beispiel, dass Menschen weniger Sprit verbrauchen, indem sie sich von zu Hause aus informieren, statt durch die Welt zu reisen und auf Kongressen sich gegenseitig auszutauschen. Diese Kongresse, diese runden Tische mit auf die Schulter klopfen, wie Sie das in Ihrem Buch so schön beschreiben, die sind ja auch ein schönes Beispiel. Und es gibt ja auch regelrecht einen Umweltkonferenztourismus. Ja, das ist ganz unglaublich. Ich habe, nachdem ich auf diesem Nachhaltigkeitstag und zur deutschen Nachhaltigkeitspreisverleihung in Düsseldorf war, mir mal die Dokumentation angeschaut. Ich meine, da werden ja wirklich dann Stargäste aus den USA eingeflogen. Da wird dann Anastasia eingeflogen und Dionne Warwick, die dann singen, wo man sich fragt, also geht's eigentlich noch? Und dann habe ich mal geschaut, was diese zwei Tage Weltrettungsevent für einen CO2-Ausstoß hatten. Und das war ein CO2-Ausstoß, der Menge entspricht, die 600 Bangladeschi zusammen in einem Jahr ausstoßen. Das muss man sich mal klar machen. Ja, es gibt da einen Tourismus, der ist völlig widersprüchlich zu dem, was eigentlich geboten wäre. Aber das suggeriert natürlich auch so einen gewissen Aktionismus, es wird ganz viel getan, wir treffen uns, wir sind unterwegs und treffen uns, um die Weltrettung zu beschließen. Das ist eigentlich ziemlich absurd. Klar, das müsste man alles, das kann man zum Beispiel als allererstes sehr, sehr einschränken. Aber es erweckt den Eindruck einer globalen politischen Bewegung von Seiten der Politik, dass jetzt endlich was getan wird. Eben, es tut sich ja was, egal was. Hier gehen so viele Mails ein, hier tut sich nämlich auch sehr viel und so viele Anrufe, dass ich langsam den Überblick verliere. Hören wir mal gleich den nächsten Anruf. Wer hierzulande Bioprodukte mit Ökosiegeln kauft, kann sein Gewissen vermeintlich beruhigen, für den Umweltschutz etwas Gutes und zur nachhaltigen Produktion beigetragen zu haben. Die Anzucht beispielsweise von Biobananen oder Biobaumwolle zerstört jedoch nach neueren Untersuchungen mehr Nutzfläche und weit mehr Ressourcen als der konventionelle Anbau. Können Sie das so bestätigen? Also das Problem an Baumwolle und Bananen ist natürlich, dass es natürlich bei uns keine regionalen Produkte sind und dass es Exportprodukte sind. Dass Bio mehr Fläche braucht, wäre erst dann ein Problem, wenn wir glauben, dass sich das in diesen Massen in gut herstellen lassen könnte. Und das geht tatsächlich nicht. Der konventionelle Anbau ist gekennzeichnet durch einen irren Pestizidverbrauch, durch Menschenrechtsverletzung, Ausbeutung auf Plantagen. Der kann in keineswegs besser sein als der ökologische. Aber die Frage ist natürlich, ist es wirklich möglich, solche Exportprodukte in solchen Mengen in gut herzustellen? Ist es natürlich nicht. Das heißt, wir müssen wegkommen von diesem irren Verbrauch von Kleidung. Wenn man sich mal anschaut, was für Mengen von Rohstoffen die Bekleidungsindustrie verbraucht. Also vor vielen Jahren, kann ich mich noch erinnern, als ich Kind war, da gab es eine Sommerkollektion, eine Winterkollektion und vielleicht noch so eine Übergangskollektion. Wenn man heute in einen Klamottenladen geht und die Zahl ist unüberschaubar und riesig, wenn man auf eine Fußgängerzone geht. Und wenn man das einfach mal hochrechnet, allein auf Deutschland, da wird mir ganz schwindelig. Und da gibt es alle 2-3 Wochen eine neue Kleiderkollektion, nach denen wir nicht gefragt haben, die kein Mensch braucht. Aber davon lebt eben dieses Wachstum, das immer mehr in immer größerer, schnellerer Zeit hergestellt wird, was dazu führt, dass so viele Rohstoffe verbraucht werden, was einen riesigen Schaden anrichtet. Das geht nicht in gut. Und das geht nicht in ökologisch und das geht nicht in sozial. Das heißt, wir müssen von diesem irren Verbrauch runterkommen, nicht nur als individuelle Leistung, sondern so, dass wir das System so als politische Wesen, nicht als ökonomische verändern, dass das gar nicht mehr möglich ist. Dass wir zu einem gerechten Wirtschaften kommen, das heißt, dass nicht mehr Ressourcen verbraucht werden und Schäden, die ja unweigerlich angerichtet werden, dass es nicht mehr verkraftbar ist. Elvira Ibrahim-Pulova aus Blieskastel fragt hier per Mail, darf ich als Ex-Sowjetstaatsbürgerin eine Frage stellen? Wie gehen wir damit um, dass das Thema Kriegswirtschaft all das schöne Ökobewusstsein zerstört? Sie bringt da noch einige andere Beispiele, zum Beispiel die Energieverschwendung bei der Fußball-WM in Katar oder dass Klimaanlagen immer mehr eingesetzt werden, auch im Auto, 15-Liter-Autos, die man Tag und Nacht laufen lässt und so weiter. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir diese ganzen Probleme getrennt voneinander betrachten. Das ist etwas, was uns auch die Politik so suggeriert. Da gibt es ein Problem und hier gibt es ein Problem und da fangen wir jetzt an, weil das ist wichtiger als das andere. Und das hinterlässt natürlich auch uns als Bürger sehr, sehr hilflos, weil wir das Gefühl haben, um Gottes Willen, man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll vor lauter Problemen. Man darf die nicht voneinander trennen, sondern muss sie tatsächlich alle als Folgen des Systems des wachstumsorientierten, konsumorientierten, verschwenderischen, kapitalistischen Systems, das uns als nichts anderes als Verbraucher haben will, gar nicht als politische Bürger. Das will uns als Verbraucher, die wir möglichst viel verbrauchen, damit möglichst viel verkauft werden kann, damit möglichst viel hergestellt werden kann, damit es Wachstum gibt. Das heißt, diese Fragen, da können wir in alle Richtungen gehen, von Fußball-WM über Kriegswirtschaft, über all die Dinge, die produziert werden. Aber letztlich kommt es immer aufs selbe raus. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und uns nicht einreden lassen, dass wir machtlos sind und dass es einfach viel zu unübersichtlich ist, dass wir im Ergebnis praktisch ja nur noch mit Sachzwangpolitik abgespeist werden, wo es heißt, man kann nur Kleinigkeiten ändern und das ist besser als nichts. Das ist aber doch genau der springende Punkt. Ich meine, Sie arbeiten ja wie ich auch in den Medien und in den Medien ist es ja geradezu verpönt, über solche Zusammenhänge oder gar Systemfragen, ach du lieber Himmel, zu reden. Sie haben ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch, wo es heißt, Alternativen statt Lösungen, und mit Lösungen meinen Sie genau das, was man uns hier in den Medien auch immer gerne sagt. Ihr müsst ein Problem kurz nennen, dann müsst ihr gleich die Lösung nennen und wenn ihr keine Lösung sofort habt, dann ist das ja nicht konstruktiv und dann ist das nicht positiv. Und dann sind die Hörer traurig und dann sind die Hörer traurig und schalten den Sender ab und das ist ja alles ganz schrecklich. Ja, tatsächlich. Es gibt jetzt neuerdings einen Trend im Journalismus, der nennt sich lösungsorientierter Journalismus oder Impact Journalism. Gibt es ganz viele wunderbare Worte, wo genau das passieren soll. Ich habe mir das näher angeschaut, zumal ich selber Journalistin bin und damit ja selber auch konfrontiert bin, wenn ich Texte schreibe, dass es heißt, du kannst da aber nicht einfach da nur irgendwas hinschreiben, du musst da auch eine Lösung präsentieren. Wo ich denke, muss ich gar nicht, ich bin Journalistin, ich muss erstmal Missstände aufdecken und zu schauen, wo ist der Fehler im System, wo ist der Fehler in der Struktur, wie ändern wir die Struktur. Und dieser Lösungsjournalismus, den halte ich für wahnsinnig manipulativ, der klingt dann total schön. Und es gibt schöne Geschichten, wo dann in irgendwelchen Ländern des Südens irgendwelche Kleinbauern von irgendeiner Firma irgendwelche schönen Sozialprojekte versprochen bekommen haben. Und das klingt dann total toll. Diese Geschichten, diese schönen Geschichten, die findet man in derselben Form auf Unternehmens-Homepages. Wenn man sich die Homepage von Monsanto anschaut, die schaut ja mittlerweile schon so aus wie vom fairen Handel. Alle haben sie eine Nachhaltigkeitssparte mit schönen individuellen Geschichten, wo ein Problem gelöst wird. Lenkt total davon ab, dass Probleme Ursachen haben und dass man Ursachen ändern muss. Und diese Lösungsorientierung heißt im Prinzip, System ist in Ordnung, wir müssen die Fehler korrigieren und am Ende der langen Kette der Zerstörung die Auswirkung, das Symptom verbessern. Und Biosprit ist so eine Lösung. Aquakultur ist so eine Lösung, wo man auch gesagt hat, mein Gott, die Meere sind überfischt, was machen wir nur? Dann züchten wir den Fisch am Land, weil der Verbrauch, den stellen wir gar nicht in Frage. Die Import, Export, Handelswege, die stellen wir nicht in Frage. Wir stellen nur den Schaden in Frage. Und das machen wir jetzt anders, hat wieder zu neuen Schäden geführt. Das heißt, Albert Einstein hat das ja wunderbar mal so schön gesagt, man kann nicht mit derselben Idee Probleme lösen, mit denen sie entstanden sind. So versucht auch dieser Lösungsjournalismus letztlich, natürlich irgendwie gute Laune zu machen, das System am Laufen zu halten und zu sagen, irgendwie sind gerade alle damit beschäftigt, tolle Lösungen zu finden und es wird bald alles gut. Aber man findet darüber zum Beispiel nie Geschichten über Widerstand oder soziale Bewegungen oder Kleinbauern, die sich erfolgreich gegen etwas zur Wehr setzen. Das gibt es ja auch, diese Erfolge. Wir sprechen in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio mit Katrin Hartmann zu ihrem Buch Aus kontrolliertem Raubbau, erschienen bei Blessing, Preis 18,99. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Margret Frey aus Bexbach, Helmut Schirrer aus Buß und Martin Jakobs aus Merzig. Noch eine telefonische Frage bitte. Ist es nicht offensichtlich, trotz schöner scheinbarer Demokratie, dass die politischen Richtungen immer intensiver von den skrupellosen Lobbyisten vorgegeben werden, welche nur Geld für die eigene Klientel scheffeln und die Folgekosten der Gesellschaft zumuten? Dazu gehören auch große deutsche Banken. Selbstverständlich. Das ist schon so. Also die Politik ist ja genauso wie wir als Gesellschaft und wie die sogenannte Wirtschaft ist ja nicht, bewegt sich ja nicht im luftleeren Raum, sondern sie macht das, wovon sie halt eben und im Interesse derer, von denen sie beeinflusst wird. Das heißt, lassen Sie uns das doch gerade mal konkret machen an einem Beispiel, das in Ihrem Buch einen großen Raum einnimmt, nämlich Bill Gates. Ja. Ein großer Wohltäter der Menschheit, der auf wunderbare Weise sehr viel Geld verdient hat und jetzt ganz, ganz viel Geld für gute Sachen ausgibt. Genau. Das ist ein gutes Beispiel, weil der auch zusammen mit der Bundesregierung Entwicklungshilfe finanziert. Das heißt, Bill Gates hat ja einen erschütternd guten Ruf, weil sehr, sehr viele Leute glauben, er hätte es verdient, dieses Vermögen zu machen, weil er den Anschein erweckt, er hätte Computer und das Internet erfunden. Aber das ist natürlich Käse, das hat er nicht erfunden. Aber er hat aus diesem Geschäftsmodell durch die geistigen Eigentumsrechte ein ganz verheerendes System es geschafft und mit seinem Konzern, der sich ja viele Jahre am Rande der Legalität bewegt hat, zum Monopolisten aufzusteigen und parallel und hat damit ein Vermögen gemacht, das so ungeheuerlich ist, dass man sich es gar nicht vorstellen kann. Er ist der reichste Mann der Welt und hat, ich glaube, aktuell, also jedenfalls sehr viel mehr als 70 Milliarden Euro. 70 Milliarden Euro Privatvermögen. Seine Stiftung hat ein Vermögen von 40 Milliarden Euro. Das ist 10-mal so viel, wie die Weltgesundheitsorganisation als Budget hat. Da sind schon mal irgendwie die Dimensionen klar. Also zum einen hat Bill Gates natürlich völlig zu Unrecht diesen ganzen Reichtum erworben, hat durch sein Unternehmen, das jahrelang massiv Steuervermeidung betrieben hat, davon auch noch Geld steuererleichtert in eine Stiftung gesteckt und bestimmt jetzt tatsächlich wesentliche und mit beunruhigend wachsendem Einfluss sämtliche wichtigen Bereiche der Gesellschaft, angefangen von Bildung, von Journalismus auch, ein großer Fan des Lösungsjournalismus, den er auch mitfinanziert, um das nochmal zu erwähnen zu haben, Landwirtschaft, er ist einer der fragwürdigen neuen grünen Revolutionen in Afrika mit Gentechnik, hochindustrialisierter Landwirtschaft, die jetzt schon dafür sorgt, dass Kleinbauern vertrieben und enteignet werden. In der Medizin, dafür wird er ja so gelobt, ist es ihm mittlerweile gelungen, mit einem unglaublichen Budget praktisch die WHO fast schon zu bestimmen und darüber zu bestimmen, welche Krankheiten behandelt werden und welche nicht und damit zum Beispiel in den Ländern des Südens dazu beizutragen, dass lokale Versorgungssysteme, die am allerwichtigsten für das Überleben der Menschen sind, ja zum Zusammenbrechen fast schon zu bringen, jedenfalls so zu torpedieren, also lokale Gesundheitsversorgungssysteme zu behindern, indem er aussucht, welche Krankheiten mit welchen Organisationen und welchen Pharmakonzernen behandelt werden. Und das ist ein solcher elitärer Einfluss, der auch eine Form des Lobbyismus darstellt natürlich, weil Bill Gates selber und auch mit seiner Stiftung natürlich Anlagen hat und Aktien hat in den verheerendsten Konzernen, die man sich nur vorstellen kann, die vollkommen kontraproduktiv sind zum Beispiel. Das ist ja auch ein schönes Beispiel für öffentliche Armut und privaten Reichtum, wie das miteinander zusammenhängt. Da bezahlt jemand sehr, sehr wenig Steuern, versucht möglichst gar keine zu bezahlen. Was macht den Staat, die Gemeinschaft ärmer? Die können dann vieles nicht mehr machen. Dann kommt derselbe Mann, der die Steuern nicht gezahlt hat und sagt, jetzt mache ich es aber. Das wäre ja noch gar nicht so schlimm, aber er macht es dann natürlich nach seinem Gutdünken. Und im Prinzip haben wir dann einen nicht gewählten Regierungschef. Exakt. Ich würde es Selbstjustiz nennen. Es ist eine Form von Selbstjustiz, also der Gemeinschaft das Vermögen zu entziehen und dann zu bestimmen, wo das Geld hinkommt. Der ist ja demokratisch gar nicht legitimiert, hat aber trotzdem einfach einen mittlerweile so großen Einfluss, weil auch Regierungen und Forschung auf sein Geld angewiesen sind und solche eben supranationalen internationalen Organisationen wie die UN und die WHO. Ein Hörer aus Neunkirchen hat eine kleine Nachfrage, weil Sie eben im Zusammenhang mit Bill Gates von den geistigen Eigentumsrechten gesprochen haben. Was Sie da jetzt in diesem Fall konkret meinen, denn es gibt ja auch geistige Eigentumsrechte, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lied schreibe oder sowas, die nicht so problematisch sind. Nein, ich meine jetzt ganz konkret auf in der Pharmaindustrie oder eben diese industriell genutzten Eigentumsrechte. Lizenzen, genau. Mhm. Ganz problematisch natürlich bei Hybrid-Saatgut oder gentechnisch verändertem Saatgut, dass Menschen, Bauern, insbesondere Kleinbauern, in einer fatalen Abhängigkeit von Konzernen hält, die, und das muss man sich vorstellen, und das ist etwas, was Bill Gates zum Beispiel schwer unterstützt und wohin auch die globale Entwicklungshilfe erschütternderweise geht, dass in dem Saatgut, also unser Essen, das globale Essen, mehr und mehr in Hand der Konzerne ist, das ist eine ganz beunruhigende Entwicklung. Und das bedeutet, dass wenn es Lizenzen gibt auf Saatgut und man Strafen zahlen muss, wenn man das verwendet und es nicht ohne weiteres verwenden kann, das ist etwas, was Bill Gates unterstützt mit seinem vielen Geld. Hören wir noch einen Anruf. Der Einfluss der internationalen Konzerne in den Entwicklungsländern am Raubbau oft von Monokulturen ist zu groß. Der Einfluss der Regierungen in die Regierung in den Erzeugerländern auf diese internationalen Konzerne ist meines Erachtens zu schwach, um eine Änderung im System herbeizuführen. Dabei spielt noch die Korruption in den jeweiligen Regierungen eine wesentliche Rolle. Hat die Autorin eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist? Na, es ist nicht nur, also es sind schon auch in Indonesien, Malaysia sind es nicht die großen internationalen Konzerne, sondern auch durchaus groß gewordene, staatlich von den Regierungen dort unterstützte Konzerne, die an diesem Raubbau beteiligt sind. Ich glaube, das, was ich vorhin schon erwähnt hätte, wenn es möglich wäre, aber dagegen wehrt sich die Politik sowieso, die Industrie ja mit Händen und Füßen, wenn es möglich wäre, und es ist möglich, möglich wäre, Blödsinn, es ist möglich, dass Konzerne auch hier Strafen zu erwarten haben, hohe Strafen zu erwarten haben, wenn sie sich der Umweltverbrechen und Menschenrechtsverbrechen in den Ländern des Südens verantwortlich machen, dann wäre das, glaube ich, schon mal ein Weg. Aber es ist extrem wichtig, diese Macht zu brechen der Konzerne. Und wenn man sich einfach mal beispielsweise anschaut, um nochmal auf diese fürchterliche Katastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch zurückzukommen. Niemand ist dafür ins Gefängnis gekommen von all den großen Firmen, die da haben herstellen lassen. Es gibt in Deutschland irgendwie dann die Idee eines Textilsiegels. Da haben alle großen Konzerne gesagt, wie, echt, echte Auflagen? Nö, machen wir nicht mit. Jetzt gibt's ein Textilbündnis. Man weiß nicht, was daraus werden wird. Aber dass diese ganze Freiwilligkeit und diese Unternehmensversprechen, die scheitern selbstverständlich alle, weil sie den Profit bedrohen. Das heißt, es geht nur mit Sanktionen. Ich hätte die Frage an die Autorin, ob nicht Politiker eigentlich gefordert werden müssten, um sich um diese Dinge zu kümmern. Und ich hätte auch noch die Frage, ob es irgendein Land gibt, das als Vorbild dienen könnte und wo man sich vielleicht hinbegeben könnte, um das Bestmögliche in dieser Richtung zu tun. Naja, die Politik von sich aus tut zwar so, als würde sie was ändern, wird es aber so tatsächlich nicht ändern. Wir das ist aber das auch kein Wunder, weil die Machtverhältnisse so sind, wie Sie sie beschrieben haben. Eben. Also wenn manche Regierungen weniger Geld haben und weniger Macht als manche große internationale Konzerne, Genau. Dann dürfen Sie zweimal raten, wer bestimmt. Exakt. Da gibt es ja schöne Listen darüber, wie das Vermögen einzelner Staaten im Verhältnis zu dem Vermögen von Großkonzernen oder Einzelpersonen sogar aussieht. Nein, wir müssen als Bürger versuchen, die Macht zurückzugewinnen, was nicht leicht sein wird und große Widerstände hervorrufen wird. Gleichzeitig gibt es in vielen Ländern Beispiele. Man kann sicher nicht sagen, es gibt ein Land, wo alles spitzenmäßig läuft, aber es gibt viele Beispiele, was ich beispielsweise gesagt habe, in Frankreich, dass diese Sorgfaltspflicht für Unternehmen durchgesetzt worden ist. Es gibt in den europäischen südlichen Ländern viele soziale Bewegungen, mit denen wir solidarisch werden können. Ein neues Erwachen der Gewerkschaften, ein neues Erwachen linker, sozialer, junger Bewegungen, die ein anderes Leben möchten. Es gibt die TTIP-Bewegung, die ist europaweit. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Ist auch erstmal auf eines konzentriert, aber ich beobachte, dass es auch eine Art Lernbewegung ist, die sich immer erweitert. Am Anfang ging es um Chlorhühnchen. Jetzt geht es sehr viel mehr darum, dass wir alle ein Leben wollen, das nicht von Konzernen bestimmt wird. Das sind so die Ansätze, die sich auch mit dem decken, was die Menschen in den Ländern des Südens fordern. Und dem sich anzuschließen kann kein Fehler sein. Oder die große Bewegung, wir haben es satt. Die kann von mir aus gern auch noch sehr viel radikaler werden. Aber auch erstmal, das ist eine Lernbewegung, die viele Menschen vereint, die sagen, wir wollen mit dieser industriellen Landwirtschaft nicht leben, wir wollen zurück zu einer regionalen, ökologisch verträglichen Versorgung, zu einer Ernährungsunabhängigkeit, wie sie auch von den Ländern des Südens gefordert wird, und sich die Bewegungen anzuschauen in den Ländern des Südens, die Solidaritätsbewegungen, die Kleinbauernbewegungen, und daraus abzuleiten und zu schauen, wo kann man sich entsprechend hier anschließen, halte ich für einen sehr guten Weg. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Ich habe gerade das Buch von Jean Ziegler, Ändere die Welt, warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen, gelesen. Daraus ergab sich für mich die Frage, wie weit muss die Zerstörung unserer Erde noch gehen, bis alle Umweltorganisationen, Entwicklungshilfevereine, außerparlamentarischen Organisationen sich endlich zusammenschließen, um wirksame Maßnahmen zu besprechen, die die Menschen weltweit dazu aufrufen und anleiten, sich dem Konsum des Großkapitalismus zu verweigern. Na, das ist, ich hoffe, dass wir die Frage so nicht stellen müssen. Dass die Zerstörung ist ja so unwiederbringlich mittlerweile, dass wir das auf gar keinen Fall zulassen können und darauf warten, dass es diesen Zusammenschluss gibt. Wir müssen ihn erzwingen als Gesellschaft. Davon bin ich sehr überzeugt. Das Problem ist aber, dass auf viele Organisationen nicht mehr so viel Verlass ist. Über die Parteien will ich jetzt mal sicherheitshalber gar nicht sprechen. Aber manche Umweltverbände hier in Deutschland sind für mich jedenfalls noch sehr zuverlässig. Aber manche große Organisationen im Umweltbereich weltweit, die sind nicht mehr so zuverlässig. Das Problem ist, dass sich natürlich ein unglaublicher Pragmatismus eingeschlichen hat. Also dass auch wirklich gerade bei großen Umweltorganisationen, die natürlich auch sehr viele Mitglieder und Spender aus der Mittelschicht haben, denen so wirklich grundsätzliche Änderungen, das nicht so richtig gut zu verkaufen sind und allzu viel Kapitalismuskritik, dass die natürlich spektakuläre Ergebnisse liefern müssen, um ihre Mitglieder bei der Stange zu halten, dass die mehr und mehr dazu kippen zu sagen, es ist halt so, wie es ist, aber da müssen wir pragmatische Lösungen finden. Halte ich für falsch, ist auch nicht die Strategie von den Menschen in den Ländern des Südens, die wirklich ganz grundsätzlich für Gerechtigkeit kämpfen. In Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Katrin Hartmann zu ihrem Buch Aus kontrolliertem Raubbau, wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren, erschienen im Blessing Verlag, Preis 18,99. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet, können sich dann runterladen, bei sich speichern, nochmal in Ruhe anhören. Wir haben ja auch noch ein zweites Klassiker-Podcast-Angebot im Internet. Da empfehle ich Ihnen vielleicht mal wieder eine ganz alte Sendung zu hören, zum Beispiel aus dem Jahre 1976, Herbert Gruhl, Ein Planet wird geplündert, die Schreckensbilanz unserer Politik. Die Diskussion hat schon begonnen unter www.sr2.de in unserem Internet-Diskussionsforum. Auf SR2 folgt gleich das Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag haben wir auch wieder ein ganz dickes Buch von Professor Christoph Türke, das heißt Mehr, Ausrufezeichen, Philosophie des Geldes. Dieser Philosoph, Professor Türke, hat ja schon Alltagsprobleme behandelt, wie zum Beispiel die Sensation oder die Hyperaktivität. Jetzt geht es um das Geld, die Entstehung der Börse, der Aktien, der Wechsel und so weiter. Und wir fragen uns einfach mal, ob wir angesichts der ganzen Finanzkrisen mal neu nachdenken müssten. Das also am kommenden Sonntag. Schönes Weiterhören. Schönen Sonntag wünscht Ihnen noch Jürgen Albers.